Morning. Guten Morgen. Could you hear my frustration yesterday? Habt ihr meine Frustration gestern hören können? I'm always frustrated at limitations. Ich bin immer frustriert über Begrenzungen. And we've limited people by teaching the wrong things about the baptism in the Holy Spirit. Und wir haben die Leute begrenzt, indem wir falsche über die Taufe im Heiligen Geist gelehrt haben. Nevertheless, it is important for every Christian to be baptized in the Holy Spirit. Nichtsdestotrotz, es ist so wichtig, dass jeder Christ im Heiligen Geist getauft ist. Just like it's important that every Christian is baptized in water. Genauso wie es wichtig ist, dass jeder Christ im Wasser getauft ist. Matthew chapter 3 verse 11. Matthäus 3, 11. Even John the Baptist said that there would be a baptism in the Holy Spirit. Sagt, dass sogar Johannes der Täufer gesagt hat, dass es eine Taufe im Heiligen Geist geben wird. Wir haben diese Schrift schon mal gelesen. He said, I indeed baptize you with water and repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Er sagt hier, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. You know, there are people who say, oh, the baptism of the Holy Spirit is not important. Wisst ihr, da gibt es Leute, die sagen, ah, die Taufe im Heiligen Geist ist nicht wichtig. Oh, Joel said it would happen. Aber Joel sagt, es würde passieren. John the Baptist said it would have to happen. Johannes der Täufer sagte dies voraus, dass es passieren würde. Sicher ist es wichtig. But look what Jesus said. Aber schau, was Jesus sagt. He said in John 14. Er sagt im Johannes 14. He said, I will pray that the Father, he will give you another helper, the Holy Spirit. 14, 16. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt. Chapter 1, he did not even allow them to do anything. Und in Apostelgeschichte 1 hat er ihnen nicht mal erlaubt, etwas zu tun. They received the promise of the Father. Bis sie dieses Versprechen vom Vater erhalten haben. And he clearly told them that they can't move, they can't do anything until this has happened. Und er hat ihnen ganz klar gesagt, dass sie nichts tun können, sich nicht dort fortbewegen können, bis das passiert. Jesus didn't do anything either until the Holy Spirit came upon him. Und Jesus hat auch nichts getan, bis der Heilige Geist auf ihn kam. Look, one of my scriptures that I've loved since teenage years. Und einer meiner Schriftstelle, die ich liebe, seit ich ein Teenager bin, it's Acts chapter 10 verse 38. Ist Apostelgeschichte 10, 38. As God anointed Jesus of Nazareth. Und wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Good. Und wie dieser umherzog. He anointed him with the Holy Spirit. Er hat ihn mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt. Who walked around, did good. Und wie dieser umherzog und Gutes tat. And was oppressed by the devil. Und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Until the Holy Spirit came upon Jesus, Jesus did not start his ministry. Und bis der Heilige Geist über Jesus kam, hat Jesus seinen Dienst nicht angefangen. But it's not the Holy Spirit coming inside you. That's at regeneration. Erinnere dich, es ist nicht der Heilige Geist, der in dich kommt. Das ist die Erneuerung, wenn er in dich kommt. Get saved. Und Jesus musste ja nicht errettet werden. It's the Holy Spirit to come upon you, to close you, to is a mantle around you. Aber es ist der Heilige Geist, diese Erfahrung, wo der Heilige Geist auf dich kommt, wie ein Mantel dich umgibt. You and he will be with you. The with you is the baptism, the in you is the regeneration. Also er wird in dir sein und das ist die Erneuerung und er wird auf dir sein und das ist die Taufe. Once we understand this, und wenn wir das mal verstehen, then we will understand, I need him in me to lead me and guide me, but I need him upon me for power. Dann werde ich verstehen, dass ich ihn in mir brauche, dass er mich leiten und führen kann, aber ich brauche ihn auf mir, dass ich die Kraft haben kann. I really never understood why people can think it's not important. Und ich habe noch nie verstanden, wieso die Leute denken können, dass es nicht wichtig sei. Jesus said we have to have it. The prophet prophesied it. John said it's coming. Und wenn Jesus ja sagt, dass wir es haben sollen, wenn Joel es prophezeit hat, dass wir es haben werden und der Petrus sagt, es sei wichtig. Jesus didn't allow them to start the ministry and he didn't start it. Und Jesus ihnen nicht erlaubte, einen Dienst anzufangen und Jesus selber seinen Dienst nicht anfing. What it says in Acts chapter 8 verse 15 to 17. Und schau, was es uns sagt in Apostelgeschichte 18, 15 bis 17. Here we see about this kind of mini revival in Samaria. Da sehen wir, dass es in Samaria eine kleine Erweckung gab. Who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. You see, listen to this. For as yet he had fallen upon none of them. Denn schaut, hier steht, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. The Holy Spirit was inside of them already because they were Christian, but he had not fallen on. Der Heilige Geist war schon in ihnen, weil sie Christen waren, aber er war noch nicht auf ihnen. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Und dann haben sie die Hände auf sie gelegt und sie empfingen den Heiligen Geist. It's so important that we understand. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. That we need both experiences. Dass wir unbedingt beide Erfahrungen brauchen. Look, it's really beautiful story in the house of Cornelius in Acts. Und schau, da ist eine wunderschöne Geschichte im Haus von Cornelius in Apostelgeschichte 10. Who is not a Christian, but very religious. Dieser Mann, der kein Christ war, aber sehr religiös. But actually loves God. Und Gott liebte. He has an encounter with an er hatte eine Begegnung mit einem Engel. Tells him to call. Und dieser Engel sagt ihm, Petrus zu rufen. What happens while Peter preached? Und was passierte, währenddem das Petrus predigte? Look, and as many in verse 45. Und schau, in Vers 45. And those of the circumcision who believed were astonished. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen. Because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles. Da die Gaben des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurden. They heard them speak with tongues and magnify. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. How did they know they were magnifying? Wieso wussten sie, dass sie Gott hochpriesen? Because they didn't just say tak tak tak tak. Weil sie nicht einfach tak tak tak sagten. So we have to understand that the purpose of the baptism of the Holy Spirit is vital. It is power. Und wir müssen verstehen, dass das Ziel, die Bedeutung der Taufe im Heiligen Geist lebenswichtig ist. Es ist Kraft. It is power. Es ist Kraft. To be the witnesses. Um Zeuge zu sein. And to release the prophetic inside of us. Und das Prophetische in uns freizusetzen. So you have to receive it. Und deshalb musst du es empfangen. Never ask God to give you the baptism of the Holy Spirit. Und frage nicht Gott, dass er dir die Taufe im Heiligen Geist gibt. The Holy Spirit has been poured out, now it's up for us to receive. Weil der Heilige Geist ist ausgegossen worden und es ist jetzt an uns, es zu empfangen. Und wir sehen uns morgen.